Alles Lob gebührt demjenigen, der das Fasten für seine Diener zur Pflicht gemacht hat und es zur Reinigung der Sünden machte. Und er macht zur Pflicht, was er will. Ich bezeuge, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, der eine, der keinen Partner hat. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt und ihm ist nichts gleich. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter und Diener ist. Er wurde als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner geschickt. Er ist der Beste, der betete und fastete. Möge Allahs Frieden und Segen auf ihm, seiner Familie und seinen Gefährten sein. O ihr Gläubigen, als Allah die Schöpfung erschuf, gab er einigen unter ihnen einen Vorrang. So machte er von den Monaten einige besser als die anderen. Und er machte von den Tagen einige besser als die anderen. Und er machte von den Menschen einige besser als die anderen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala das über die Propheten sagt, jene sind die Propheten und einige zogen wir anderen vor. So zeichnete er subhanahu wa ta'ala die Propheten von Ulul Azm über die anderen Propheten aus und machte unter ihnen unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Besten von ihnen. O ihr Muslime, wir empfangen schon sehr bald einen gewaltigen Monat. In ihm sandte Allah subhanahu wa ta'ala den Koran und stellte ihn über alle Monate. Der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde, als eine Rechtleitung für die Menschen und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wenn einer den Ramadan erreicht, so ist das eine gewaltige Gunst seines Herrn. Der Muslim freut sich aus ganzem Herzen auf den Ramadan, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich freute und die frohe Botschaft seinen Gefährten überbrachte, indem er sagte, zu euch ist der Monat Ramadan gekommen, ein gesegneter Monat. In ihm werden die Tore des Paradieses geöffnet und die Tore der Hölle verschlossen. In ihm ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Wem seine Gunst verwehrt wurde, der hat einen großen Verlust. In einer anderen Überlieferung, und in ihm werden die Satane gefesselt. Der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde, wurde mit vielen Begünstigungen ausgezeichnet. Die Tore des Paradieses bleiben in ihr offen, bis der Monat zu Ende geht. Die Tore der Hölle bleiben in ihr geschlossen, bis der Monat zu Ende geht. In ihr ist eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate Anbetung. Und wem diese Gunst nicht gegeben wird, wem diese Gunst entgeht, der hat wahrlich eine große Gunst verloren. O Muslime, die Tage vergehen schnell. Erst vor kurzem nahmen wir Abschied vom letzten Ramadan. Und schon sind wir, diese ganzen Monate sind wie im Fluge vergangen. Und wir erwarten hoffnungsvoll den nächsten Ramadan. Und schaut euch um, letztes Jahr haben wir noch mit Menschen zusammen gefastet, gebetet, die heute Bewohner der Grabstätten sind. Wer weiß, vielleicht ist dieser Ramadan für den einen oder den anderen der letzte Ramadan, in dem er fastet, in dem er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Deswegen sollten wir diesen Ramadan richtig ausnutzen. Liebe Geschwister, die rechtschaffenen Vorfahren waren außer sich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen noch etwas Leben gab, damit sie den nächsten Ramadan miterleben dürfen. Es war für sie eine großartige Gabe. Al-Mu'allal ibn Fadl sagte, die frommen Vorfahren, yani As-Salaf, baten Allah 6 Monate vor Eintreffen von Ramadan, ihn zu erreichen. 6 Monate, subhanallah. Weil sie den Ramadan so sehr vermissten. Sie hoben ihre Hände und baten Allah, ihre Seele nur noch diesen Ramadan wenigstens miterleben, mitfasten, mitstehen zu dürfen. Yahya ibn Kathir sagte, eines ihrer Bittgebete war, O Allah, lass mich den Ramadan erreichen. Segne den Ramadan für mich und lass mich ihn angenommen wieder verlassen. Also, dass der Ramadan angenommen wird, deine Taten, und du als Sieger aus ihm herausgehst. Liebe Geschwister, einer der Salaf, er verkaufte seine Bedienstete an einen anderen weiter. Und als der Ramadan näher kam, kaufte der neue Besitzer verschiedene Sachen von Essen und Trinken ein. Da fragte die Bedienstete, warum macht ihr das? Warum kauft ihr neue Sachen ein? Warum kauft ihr Essen und Trinken mehr zusätzlich ein? Kommt ein Gast zu euch? Erwartet ihr einen Gast? Warum macht ihr so etwas? Die sagten, nein. Es ist zu dem Empfang vom Monat Ramadan gedacht. Da sagte sie, Subhanallah, ihr seid ein Volk, das nur im Ramadan fastet. Bei Allah, ich komme aus einem Volk, da wo sie vorher gearbeitet hat. Für sie war das ganze Jahr Ramadan. Bringt mich zu meinem Herrn zurück. Und sie beharrte so lange darauf, bis sie zurückbrachten. Und Hasan ibn Salih, ein rechtschaffener, in Zurückhaltung lebender Diener Allahs, er hatte eine Bedienstete, die auch an jemand anderes verkaufte. Und diese Bedienstete, als die Zeit von Suhr kam, kurz vor Fajr, rief sie die neuen Leute, sagte, As-Salah, das Gebet. Und sie weckte die Leute damit auf. Und die neuen Besitzer fragten sie, was ist los? Wurde schon zum Gebet gerufen? Wurde schon zu Fajr gerufen? Sie sagte, nein, ich rufe euch zum Gebet in der Nacht, zu Qiyamul Layl. Dann sagte sie, Subhanallah, ihr seid ein Volk, das nur die Pflichtgebete betet. Ihr wisst nicht, was das Beten in der Nacht ist. Bringt mich zu meinem Herrn zurück. Und sie beharrte darauf, bis sie zurück zu Hasan ibn Salih brachten. Und als sie bei ihm war, sagte sie zu ihm, du hast mich an ein schlechtes Volk verkauft. Sie beten nur das Vorgeschriebene und sie fasten nur das Vorgeschriebene. Subhanallah, liebe Schwester. O Muslime, das Erreichen von Ramadan ist eine gewaltige Kunst. Wir sollten diesen Ramadan nutzen, in ihm viel beten, viel Koran lesen, viel wegen unseren Sünden weinen und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Die Satane sind sogar gefesselt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte. In ihm sind die Satane gefesselt. In einer anderen Überlieferung, in ihm sind die großen Satane gefesselt, also ihre Anführer, die etwas bewirken. Deswegen sollte es uns leicht fallen, viele gute Taten zu tun und die schlechten Taten alle zu unterlassen, liebe Geschwister. Das Fasten hat eine gewaltige Weisheit. Der Sinn der Sache ist nicht, dass sich enthalten von Trinken, von Essen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns im Koran, dass das Fasten nicht nur für unsere Gemeinschaft Pflicht war, sondern auch für die Gemeinschaften vor uns als Pflicht galt. So war es Musa a.s., als er 40 Tage fastete, während er am Berge seinen Herrn traf. Und an Maryam a.s., als sie sagte, ich versprach dem Allerbarmer zu fasten, bedeutend mich zu enthalten. Sie kannten das Wort Fasten, ob es sich enthalten vom Sprechen und Reden war oder sich vom Essen und Trinken enthalten war. So war das Fasten Pflicht für sie, so wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, O ihr Gläubigen. Und wenn Allah sagt, O ihr Gläubigen, ist es ein Aufruf für jeden, der nur einen Hauch von Iman in seinem Herzen hat. Und immer wenn der Gläubige das hört, wissen Sie, jetzt kommt entweder etwas Gutes, das anbefohlen wird, oder etwas Schlechtes, von dem abgeraten wird. Allah sagt, O ihr Gläubige, euch ist das Fasten vorgeschrieben, also eine Pflicht für euch, so wie es denjenigen vorgeschrieben war, die vor euch waren, also eine Pflicht für die Gemeinschaften vor uns. Und warum, ja Allah, warum ist es eine Pflicht für uns? Warum hast du es für uns eine Pflicht gemacht? Auf dass wir verhungern, auf dass wir verdursten, auf dass wir den Schmerz der Armen, die nicht zum Essen haben, spüren oder auf dass wir sparen. Ist das der Grund, warum wir fasten, ja Allah? Allah sagt, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Auf dass ihr gottesfürchtig werdet. O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten vorgeschrieben, so wie es den Vorigen vor euch vorgeschrieben war. Auf dass ihr gottesfürchtig werdet. So wurde das Fasten also für das Volk von Shu'aib zur Pflicht gemacht, damit sie gottesfürchtig werden. Und für das Volk von Salih a.s., damit sie gottesfürchtig werden. Und für das Volk von Musa, damit sie gottesfürchtig werden. Und für das Volk von Isa, damit sie gottesfürchtig werden. Und so auch für die Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir gottesfürchtig werden. Und At-Taqwa, die Gottesfurcht, liebe Geschwister, sie ist die Furcht vor Allah, dem Erhabenen. Und das Handeln nach dem, was herabgesandt wurde. Und das Zufriedensein mit dem Wenigen. Und das sich Vorbereiten auf den Tag der Abreise. Das Fasten, liebe Geschwister, wird nicht mit dem Mund oder der Hand oder mit dem Bauch vollzogen. Vielmehr mit dem Herzen. Wenn du fastest und dein Mund betroffen ist, indem er austrocknet. Und dein Bauch betroffen ist, indem er hungert. Aber dein Herz nicht betroffen ist, so war alles umsonst. Du hast nicht wirklich gefastet. Du hast den Zweck des Fastens nicht verstanden. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns schon sagte, wer sich dem nutzlosen Gerede und dem schändlichen Gerede, den entsprechenden Handlungen und der Torheit nicht enthält, dann hat Allah es nicht nötig, dass sich dieser von seinem Essen und Trinken enthält. Liebe Geschwister, das Herz ist der König der Körperteile, ist der König des Körpers. Wenn es ihm gut geht, so geht es dem ganzen Körper gut. Und wenn es ihm schlecht geht, so geht es dem ganzen Körper schlecht. Wer aufrichtig, ehrlich und so fastet, wie es vorgeschrieben ist, der fastet mit seinem Herzen. Der fastet mit seinem Herzen. Und wenn er mit seinem Herzen fastet, so wirkt es sich auf die Körperteile aus. So wirkt es sich auf die Körperteile aus. Und er enthält sich nicht nur vom Essen und Trinken, sondern er enthält sich auch vom schlechten Gerede, von den Sünden, die er mit dem Mund, mit den Händen und Füßen tut. Und wenn du das nicht tust, dann schaust du auf Haram und dein Herz verhärtet sich. Und du hörst Haram und dein Herz verhärtet sich. Und du gehst zu Haram und dein Herz verhärtet sich. Und so geht es weiter, bis dein Herz hart geworden ist und nichts Gutes mehr es erreicht. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Körper gibt es einen Blutklumpen. Wenn dieser gut ist, wird es dem ganzen Körper gut gehen. Und wenn dieser schlecht ist, so wird es dem ganzen Körper schlecht gehen. Ist es denn nicht das Herz? Und das ist eine rhetorische Frage, bedeutet, das ist das Herz. Und die Belohnung, liebe Geschwister, vom Fasten ist gewaltig. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah sagt, liebe Geschwister, hört zu, alle Taten des Sohn Adams sprechen für ihn. Also jede Tat hat seine bestimmte Belohnung schon vorbestimmt. Außer das Fasten, das ist für mich und ich werde ihn dementsprechend belohnen. Er unterlässt das Essen, Trinken und seine Gelüste für mich. Das heißt, der Belohnung des Fasten ist unbestimmt. Die wird Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag uns geben. Und für den Fastenden gibt es zwei erfreuende Momente. Der eine ist, wenn er das Fasten bricht, dann geht es dir gut, wenn du Fasten gebrochen hast. Und der andere ist, wenn er seinen Herrn trifft, subhanallah. Und der Mundgeruch des Fastenden ist schöner bei Allah als der Duft von Misk, als der schönste Duft, den du kennst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies gibt es eine Tür, sie wird Ar-Rayyan genannt. Und durch sie kommen die Fastenden ins Paradies, die wo viel gefastet haben. Und wenn sie eintreten, wird sie verschlossen und keiner mehr kann durch sie durchkommen. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Tag, einen einzigen Tag fastet um Allahs Willen, dessen Gesicht wird für diesen einen Tag 70 Herbste vom Höllenfeuer entfernt. Das heißt, für 70 Jahre bist du vom Höllenfeuer entfernt, für einen einzigen Tag fasten. Dies und noch viel mehr gibt es für jemanden, der für Allah subhanahu wa ta'ala fastet und sich nicht nur vom Essen und Trinken fernhält. O ihr Muslime, wir hören viel über das Fasten und über die Belohnung und über ihre Gewaltigkeit und über den Monat Ramadan. Wie gewaltig und speziell es ist, wie viel wir fasten sollen und wir uns Mühe geben sollen. Und wir hören, dass es ein großer Verlust ist, wenn der Ramadan kommt und er wieder geht und einem nicht vergeben wurde. Ja, das ist wirklich eine gewaltige Schande. Ja, und wir hören viel und vielleicht haben wir auch einige Hadithe deswegen auswendig gelernt. Aber hat es einen Einfluss auf unser Leben? Verändern wir was, wenn wir diese Sachen hören? Wenn einer zum Beispiel anfängt, Koran zu lesen, sei es in der Moschee oder zu Hause, und er liest 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann sagt sein Ego zu ihm, schließ das wieder, leg dich hin, geh nach Hause, geh ins Bett oder geh vor den Fernseher, du hast heute genug gelesen, geh vor den PC. Bist du, haben dann diese Aussagen, diese Hadithe, diese Belohnung, diese Gewaltigkeit, die du gehört hast, die du eventuell auswendig gelernt hast, hat das eine Auswirkung bei dir, sodass du sagst, nein, ich werde weiterlesen, ich werde noch Stunden lesen, ich werde lesen, dass ich in 3 Tagen den Koran fertig lese oder in einer Woche den Koran lese, ich werde mir Mühe geben im Ramadan. Hat es einen Einfluss auf dich? Schaffst du es, dich selbst zum Guten zu bewegen? Oder kehrst du auf deinen Fernsehsessel zurück und schaust die Filme und Serien weiter, was deinen Ramadan gefährdet? Diese Filme, diese Serien, liebe Geschwister, die sind Lügen. Sie werden erfunden von Leuten, die dir nichts Gutes wollen, die gegen den Islam sind eventuell. Sie wollen, dass du deine Zeit damit verschwendest und dass du alles glaubst, was daraus kommt. Du findest keinen, der Filme dreht. Selbst wenn es islamische Filme sind, dass da Gelehrte dahinter stecken oder Leute, die Wissen haben, dahinter stecken. Wie kannst du also damit deine Zeit vergeuden? Stundenlang davor zu sitzen, wobei die Engel schreiben und Allah der Höchste auf dich herabschaut, wie du diese Serien und Filme anschaust, in denen nichts Gutes zu finden ist. Dasselbe gilt für Internet, Webseiten, die dich von der Anbetung Allahs abhalten und deine Zeit verschwenden, ja sogar dich zum Schlechten rufen. So halte dich fern, wenigstens in Ramadan. Besiege dein Ego und sei du der Führer über deinen Körper, der Führer über dein Gehirn, auf dass du sie zum Gehorsam zu Allah führst, im Ramadan wenigstens, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, unsere Vorfahren, als ein Beispiel, wenn der Ramadan kam, haben sie alles unterlassen und sich nur noch mit der Anbetung Allahs befasst. Ja, sogar die Unterrichte, die sie gaben, die sie selber gaben, haben sie damit aufgehört. Sie waren nur noch mit Beten und Fasten, Koran lesen und so weiter beschäftigt. Sufyan al-Thawri zum Beispiel, ein großer Gelehrter, er gab Unterrichte in Aqidah, in Fiqh, in Tafsir und so weiter. Und als der Ramadan eintraf, stoppte er die Unterrichte und beschäftigte sich nur noch mit Koran und Anbetung. Al-Zuhri, der Imam der Hadith-Wissenschaften, wenn der Ramadan eintraf, stoppte er alles, was mit Hadith zu tun hatte und die Unterrichte, die er gab, um sich mit dem Koran und der Anbetung zu beschäftigen. Und wenn sie, liebe Geschwister, die Gelehrten unserer Umma, sogar erlaubt es, Nein, vielmehr Gutes, was ihn Hasanat einbringt, unterließen, um sich mit der Anbetung auf Allah, um Anbetung zu Allah und dem Koran zu beschäftigen. Was ist dann mit euch, wenn der Ramadan eintrifft? Werdet ihr wenigstens diese sinnlosen Beschäftigungen sein lassen? Allah sagt im Koran, er hat sie erfasst und genau gezählt. Und sie werden alle zu ihm am jüngsten Tag einzeln kommen. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen, uns unsere Sünden vergeben, uns vom Schlechten entfernen und zu Guten führen. O Allah, verzeih uns unsere Sünden, wandle die schlechten Taten in Gute um, mach uns von den Frommen. O Allah, verzeih uns unseren Geschwistern, die vorausgegangen sind in unserer Religion, und lass uns keinen Groll gegenüber jene haben, die glauben. O Allah, du bist ja gnädig und barmherzig. Allahumma ballighna Ramadan. As'alullah ta'ala an yasta'malina jami'an fi ta'atih. Allahumma waffaqna lifil khairat wa tarkil munkarat. وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا